bekommt ihr altes Gesicht. Stolz und Seh, doch ihr mögt uns nicht. Wir sind nicht diese weichen Penner, gegen Kanaken und keine Renner. Kurze Haare, radikal, sozialistisch, national. Kurze Haare, radikal, sozialistisch, national. Immer Musik und Disco-Klänge kotzt uns alles an. Es ist doch klar, dass echten Deutschen so ein Trick nicht gefallen kann. Unsere Texte sind deutsch, der Rhythmus ist schnell. Das ist Musik, die uns gefällt. Der ganze Umerziehungsdreck beeindruckt uns nicht. Manche glauben diese Scheiße, doch wir tun es nicht. Kurze Haare, radikal, sozialistisch, national. Kurze Haare, radikal, sozialistisch, national. Immer Musik und Disco-Klänge kotzt uns alles an. Es ist doch klar, dass echten Deutschen so ein Dreck nicht gefallen kann. Kurze Haare, radikal, sozialistisch, national. Kurze Haare, radikal, sozialistisch, national. Sozialistisch, national. Kurze Haare, radikal. Sozialistisch, national.